Knochen mit Schnittspuren, die man auf 72 Grad nördlicher Breite gefunden hat, sind sogar ein erster Hinweis, dass die Menschen vor 45.000 Jahren über den Polarkreis vorgedrungen waren. Natürlich nutzte der Homo sapiens auch Savannen und Küstengebiete. Es nicht zu tun, wäre töricht gewesen. Aber alle genannten Befunde zeigen ebenso wie die Beispiele für vielgestaltige tropische Wälder, dass unsere Spezies mehr als nur eine einzige Fähigkeit besaß und am Ende des Pleistozäns buchstäblich überall war. Vor diesem Hintergrund betrachtet man neue Technologien, neue soziale Fähigkeiten, neuen Zierat, neues kulturelles Material und neue Systeme des Austausches von Waren und Wissen, die oft als einzigartig für den Menschen gelten, am besten als breit gefächerten Katalog von Hilfsmitteln zum Umgang mit Vielfalt. Ein Allzweckwerkzeug für einen einzigen Lebensraum sind sie nicht. Der Vorteil liegt auf der Hand. Da sich die einzelnen Lebensgemeinschaften jeweils auf sehr unterschiedliche Umweltverhältnisse spezialisiert hatten, konnten die Klimaschwankungen des späten Pleistozäns dem Homo sapiens auf Speziesebene höchstwahrscheinlich nichts anhaben. Lokal wurden Populationen unserer Vorfahren jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach ausgelöscht. Im östlichen Mittelmeerraum beispielsweise deuten frühe Indizien auf die Einwanderung von Menschen aus Afrika vor 200.000 bis 100.000 Jahren hin. Aber dann klafft bis zu der Zeit vor rund 43.000 Jahren eine auffällige Lücke. Aber im Gegensatz zu Neandertalern, Denisova-Menschen, Hobbits und Homo erectus wuchs die Menschenpopulation insgesamt offensichtlich weiter. Und Gemeinschaften besetzten frei gewordene Räume, wenn die Umwelt woanders unwirtlich geworden war. Individueller Schmuck und soziale Netzwerke dienten der Kommunikation zwischen Populationen, die ganz unterschiedliche Ökosysteme bewohnten. In schweren Zeiten wurden sie zu einem wichtigen Auffangnetz. Auf diese Weise überlebten unsere Vorfahren und die Bevölkerungsgruppen breiteten sich weiter aus. Die größeren Populationen in immer mehr Teilen der Erde traten in eine intensivere Wechselbeziehung zur Natur und fanden neue, stärker in sie eingreifende Wege, um sich zu ernähren und die Unberechenbarkeit der Welt des Pleistozäns, in die sie hineingeboren waren, abzufedern. Als der Vorhang des Pleistozäns fiel, hatten unsere Vorfahren sich an die Umwelten aller Landflächen angepasst. Was sie als nächstes taten, sollte diese für immer verändern.